ist natürlich ein sehr aktuelles Thema und ich habe auch versucht, die ganz neuen Entwicklungen, es gibt ja tatsächlich ganz neue Entwicklungen, also es gab eigentlich über die letzten Zeit permanent neue Entwicklungen und einen Fortlauf dieser Krise, aber es gibt auch ganz aktuell tatsächlich sehr bedenkenswerte Neuigkeiten, die nicht unbedingt positiv sind, aber es passiert gerade sehr, sehr viel und sehr Entscheidendes. Im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren, wo ich auch mal bei Vorträgen sagte, naja, und dann in einem Jahr wieder. Also die Situation in Syrien wird vermutlich in einem Jahr tatsächlich grundlegend anders aussehen, als sie heute aussieht. Aber im Zweifelsfall auch wieder friedlicher, noch besser. Ich habe den Vortrag so angelegt in zwei Teilen. Also das heißt, ich werde erst einmal, es ist nicht mal so ein Problem, wer bringt was mit. Das ist natürlich, das sehe ich auch vom Altersdurchschnitt, es ist ein sehr gemischtes Publikum. Nicht der eine hat mehr Vorwissen, der andere als der andere. Ich versuche es also erstmal strukturell anzugehen, indem ich tatsächlich einen Überblick über die Konfliktlinien und die Akteure gebe, um dann in einem zweiten Teil auch nochmal auf spezifische Fluchtursachen einzugehen, die Situation der Flüchtlinge und eben die aktuelle Situation. Und da sage ich immer, ich hoffe dann, also dass wir nachher noch zu einer fruchtbaren Fragerunde kommen, wobei erfahrungsgemäß eben, weil das Thema schon sehr komplex ist, man dann auch gerne so ein bisschen ins Erzählen kommt, dann kommen auch die ersten Nachfragen, also das ist schon sehr raumgreifend, die ganze Thematik. Also ich habe heute Morgen nochmal in meinen Computer geguckt und mein Internetprovider, ne, GMX, die haben dann auch immer so Nachrichten oben vorne stehen. Und da war heute gleich morgens so die Hauptnachricht, Syrien, wer denn jetzt gegen wen? Die Situation wird immer konfuser. Also da hat es offensichtlich die Online-Redaktion auch schon so ein bisschen aufgegeben, das noch auseinander zu klamüsern. Im Grunde genommen ist es tatsächlich relativ, ja, ich sage jetzt einfach mal leicht möglich, wenn man sich auf die Interessenlagen der Akteure fokussiert, das zu entwirren. Aber man braucht natürlich einfach ein gewisses Vorwissen, vor allen Dingen auch über die Geschichte dieser Akteure, woher sie kommen und warum sie das tun, was sie tun und was ihre Intentionen sind. Und dann klärt sich das Bild eigentlich relativ schnell. Aber es sind natürlich eine Vielzahl von Akteuren. Und ich denke, das trägt eben zu dieser Verwirrung bei, denn wir haben es hier, wenn man natürlich dann dieses ausgreifende Wissen nicht hat, ich beschäftige mich mit dieser Region, manchmal denke ich mir, ich hätte mir vielleicht doch eine andere aussuchen sollen seit Anfang der 90er Jahre. Das ist also auch ein Teil meiner Geschichte, diese Krise im Nahen Osten. Ich war zum ersten Mal 1991 im Irak in der Folge des zweiten Golfkrieges. Der erste fand ja in den 80er Jahren statt, wird auch gerne vergessen. Und das hätte man sich natürlich damals nicht vorgestellt, dass das eine Region ist, die dann eben praktisch über die nächsten zweieinhalb, drei Jahrzehnte zu dem, im Grunde genommen dem Krisenfokus, Krisenherd global wird oder zumindest unserer Perspektive, aus der Perspektive von Asien oder Südamerika sieht das sicherlich nochmal anders aus. Aber wie wir auch in den Flüchtlingen sehen, wir sind eben im Grunde genommen Teil dieses Problems, dieser Krise. Das sind unsere Nachbarn, wir sind vielfältig in diese Geschichte involviert als westliche Gesellschaften. Und nicht zuletzt, wie wir eben mit der Flüchtlingsproblematik sehen, können wir uns auch einfach, ob wir jetzt wollten oder nicht, von den Folgen dieses Chaoses und dieses Desasters im Nahen Osten auch überhaupt nicht trennen. Mein Ausgangspunkt, wie Sie hier schon auf der Bebilderung sehen, ist auf der Betitelung, ist der arabische Frühling. Das war etwas, was für mich auch im Nachhinein immer noch sehr bedeutend ist, was auch übrigens, auch wenn man natürlich jetzt sagt, um Gottes Willen, wie schlimm ist das in der Region, und keiner redet mehr über den arabischen Frühling. Es gibt dann dieses etwas unglückliche Wort der Arabellion, was dann auch versucht wurde in Deutschland durchzusetzen, aber tatsächlich sind die Auswirkungen dieses arabischen Frühlings immer noch da und wirken weiter, auch wenn sich das natürlich die ersten Hoffnungen nicht konkretisiert haben, wenn die Region im Chaos versinkt, aber nichtsdestotrotz die Saat, die da gelegt worden ist, wirkt weiter, ja, und das ist für mich eben immer der Ausgangspunkt gewesen, diese Krise in Syrien von eben diesem Ausgangspunkt des arabischen Frühlings zu beschreiben, denn das war ja tatsächlich in diesem Frühling, also im 2011, war das auch tatsächlich der ganz konkrete Ausgangspunkt der Krise und des Krieges in Syrien. Das heißt, im Februar die erste Demonstration, es war eine Demonstration in Damaskus, und dann ab März in Dara die Demonstration wegen der Verhaftung von ein paar Schülern. So fing das ja dann im Grunde genommen ganz einfach an, die im Fernsehen eben gesehen haben, überall in den Nachbarländern gibt es so, skandieren die Demonstranten Slogans von der Freiheit, dann haben die das halt nachts mal an die Schulmauer gekritzelt und sind am nächsten Tag von der Geheimpolizei abgeholt und gefoltert worden. Und das war ja der Beginn der Demonstration gegen das Assad-Regime. Und das hat eben geendet in der, oder was heißt, es ist gerade dabei, enden wird es noch nicht, aber es ist, bisher hat es dazu geführt, dass das Land mehr oder minder in Schutt und Asche liegt. Es ist sehr schwierig zu sagen, es ist eher einfacher zu sagen, wer momentan noch nicht in Syrien in irgendeiner Form interveniert, als zu sagen, wer alles interveniert. Ja, das ist teilweise eine sicherlich groteske Situation, die dann auch zu dieser Wirrnis beiträgt, und die werden wir jetzt versuchen, etwas aufzuschlüsseln. Also ich würde vorschlagen, Nachfragen machen wir dann tatsächlich zum Schluss, damit ich versuchen kann, relativ zügig durch diese doch sehr, sehr komplexe Materie zu gelangen. Ein Krieg entsteht. Wer gegen wen und warum? Wie ich schon sagte, für mich ist ganz wichtig der arabische Frühling als Ausgangspunkt dieser Proteste. Und der hat natürlich eine Vorgeschichte. Und im Grunde genommen ist das, was wir seit Anfang der 90er Jahre erleben, und wenn Sie überlegen, der Zweite Golfkrieg 1991, das war natürlich nicht zufällig, das hängt sehr eng mit dem Jahr 1989 zusammen und dem Zusammenbruch, also dem Ende des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war die Situation im Nahen Osten mehr oder minder auch, sie war nicht so eingefroren wie in Europa. In Europa war sie tatsächlich eingefroren mit dem Eisernen Vorhang. Im Nahen Osten wurden da einige Stellvertreterkriege geführt, aber sozusagen die Region war unter der Prämisse eben dieser kalten Kriegsrhetorik und dieser Einteilung in Ost und West im Grunde genommen relativ stabil. Und seitdem das aufgebrochen ist, haben wir hier den Versuch einer permanenten Neustrukturierung, Neuordnung. Wir haben diese ganzen Invasionen im Irak gehabt. Und auch der arabische Frühling kommt eben auch her von dieser Zeit in den 90er Jahren, wo einfach in diesen Gesellschaften noch unglaublich viel passiert ist, demografisch. Wir haben diese Wissensrevolution mit dem Internet, vorher, das war ja klar, in diesen ganzen Diktaturen gab es immer nur Fernsehen und Radio vom Staat gelenkt. Man hat vielleicht mal nachts im Geheimen BBC auf Kurzwellensender gehört. Ja, und das hat sich natürlich alles grundlegend geändert. Das ist übrigens auch etwas, was wir in Syrien dann gesehen haben, denn das waren tatsächlich dann sehr junge Leute, die diese Demonstration angefangen haben. Politaktivisten, ein ganz großer Teil von denen, eigentlich fast alle, sind mittlerweile nicht mehr in Syrien, denn innerhalb dieses Krieges gibt es da einfach kaum noch Möglichkeiten, obwohl noch einige von den Komitees arbeiten. Ein ganz großer Teil von denen ist in Europa, sogar in Deutschland. Es gibt hier in Berlin eine Organisation, Adopt the Revolution, da sind einige organisiert, und ich sage mittlerweile auch gerne, ja, die syrische Revolution, der zweite Teil, der wird in Europa und in Deutschland stattfinden, denn von diesen jungen Menschen, wie gesagt, befinden sich viele unter uns und werden in Zukunft unsere Mitbürger sein, denn das ist auch klar von den vielen, vielen Syrern und auch Irakern. Das ist manchmal in dieser derzeitigen Krise schwer zu trennen. Die wenigsten davon werden letztlich in diese zerstörte Region zurückkehren, egal wie lange das noch dauern wird. Warum Syrien? Man kann das natürlich auch einfach mal ganz simpel diese Frage stellen. Warum immer dieses Syrien? Warum ist das da so grausam geworden? Nicht, wir haben andere Probleme in anderen Ländern, aber warum ist diese Situation speziell in Syrien so eskaliert? Und da gibt es im Grunde eine ganz einfache Antwort. Denn Syrien war immer auch historisch gesehen, war praktisch die Bruchstelle und der Knotenpunkt aller Nahostkonflikte. Alles, was in dieser Region irgendwie von Belang war, sämtliche Interessen, liefen in irgendeinem Aspekt sozusagen über Damaskus. Ja, die Syrer waren in jedem Aspekt ein Teil der gesamten Nahostproblematik. Und historisch gesehen war auch die Funktion dieses Assad-Regimes, deswegen hat sich das auch so perfekt gehalten über einige Jahre, vor allem unter dem Vater. Sie hatten praktisch auf allen Konfliktebenen teil und haben, es war ein bisschen so wie ein Clearinghouse, wo also sämtliche Konflikte des Nahen Ostens irgendeine Art von Regelung erfuhren. Also man war offizieller Todfeind der Israelis, man war aber trotzdem bestens mit dem Westen, man war der Hauptverbündete des Irans auf arabischer Seite. Man hatte aber im Prinzip, man muss nur alleine die Verbindung zu Frankreich denken, ja, also beste Kontakte auch gleichzeitig im Westen, und allein das zeigt schon, dass davon hat dieses Regime über Jahrzehnte gelebt, dass es im Grunde genommen all diese Ost-West-Konflikte über Damaskus in irgendeiner Form austariert waren. Jede Terrororganisation, die sie sich vorstellen können im Nahen Osten, hatte irgendwann mal ihr Büro in Damaskus, auch ganz offiziell. Ja, also das war der Punkt, wo man im Grunde genommen jeden Aspekt dieses Konfliktes sich immer wieder vergegenwärtigen konnte, und die syrische Regierung hat so eine Art Brokerrolle gespielt. Dass der Konflikt so blutig wurde, hängt auch damit zusammen, dass diese Funktion eben nicht mehr funktioniert und dass im Grunde genommen dieses brutale Machtspiel, was der, vor allem der Iran und mittlerweile auch Russland spielen, nämlich zum Erhalt ihres Verbündeten dort, es gab niemanden mehr auf der anderen Seite, der eben hier ein Interesse hatte, dieses Regime sozusagen aufrechtzuerhalten, weil es letztlich diese Rolle als Clearinghouse der Nahostkonflikte verloren hat. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Es ist, da sagte ich eben schon, es ist einerseits ein scheinbar unübersehbarer Konflikt, wir werden jetzt aber gleich sehen. Nein, man kann im Ganz, auch im Groben, und wenn man auch ins Detail geht, wenn man die Interessen der Akteure sich anguckt, dann kann man das erklären, und dann erklärt sich auch relativ zügig, warum das so verheerend ist, denn es gibt einfach auch zum Teil Akteure, die im Grunde gar keinen Verhandlungsspielraum haben, dazu gehört sicherlich das Regime selbst. Und das ist eben auch eine Erklärung für diese brutale Vehemenz dieses Konfliktes, was auch wichtig ist zu sehen, wir haben es hier mit einem Baas-Regime zu tun, also das ist die Baas-Partei, die letztlich die Grundlage dieses Regimes bildet, wie übrigens auch von Saddam Hussein, also das der Irak und Syrien, das waren die beiden großen Baas-Regime in der Region. Baas ist, um das nur ganz kurz zu erklären, so eine Melange, das kommt sehr stark so, es ist beeinflusst auch von den 20er, 30er Jahren in Europa. Nationalismus, das hat sehr viel von einer Art von faschistischen Bewegung, aber man hat sich auch gerne sehr säkular gegeben, wenn es angebracht war. Sie kennen ja diesen Mythos, auch Syrien, mit dem letztlich netten Präsidenten und dann dieser Präsidentengattin, die ja sich auch gerne sehr westlich präsentiert hat. Also es gibt sozusagen dieses ganz moderne Gesicht des Regimes, was auch gerne so präsentiert worden ist, war bis zum Ausbruch des Krieges ein ganz beliebtes Reiseland. Und da haben die Leute lieben doch ihren Präsidenten, es gibt doch gar keine Probleme in Syrien. Es geht immer um den Untergrund. Im Untergrund war das sehr repressiv, aber die Oberfläche war sehr, sehr adaptierbar für westliche Ansprüche. Ja, das war ein schönes Reiseland. Wir kennen jetzt auch alle diese Bilder von Palmyra, spätestens nachdem ISIS da also dann diese ganzen Säulen gesprengt hat. Aber das Wichtige ist eben, und das ist der große Unterschied zu sämtlichen anderen Regimen in der Region, dieses Baas-Regime ist tatsächlich ein Führerstaat per se. Das heißt, alles ist auf die Figur des Präsidenten, des Führers zugeschnitten. Es gibt keinerlei, auch nur semi-autonome gesellschaftliche Organisationen, die es in anderen arabischen Diktaturen immer gegeben hat. Also das ist zum Beispiel so der Punkt, warum in Ägypten es eben nicht möglich war, einen Herrn Mubarak mehr oder minder problemlos auszutauschen, weil wir da solche Organisationen haben, wie zum Beispiel das Militär, als mehr oder minder semi-autonomes Machtzentrum. All das gibt es in Syrien nicht. Es ist tatsächlich alles dem Präsidenten untergeordnet gewesen. Das ist letztlich der Sinn dieser Baas-Diktatur. Und das ist eben auch ein Erklärungspunkt, warum dieser Konflikt so völlig entgleist ist, weil es nämlich eben auf Seite dieses Präsidenten und seines Machtapparates letztlich keinerlei Möglichkeiten von Konzession gibt, denn ein bisschen totalitäre Diktatur gibt es einfach nicht. Nicht? Das wäre ein Widerspruch in sich. Da gibt es letztlich gar nichts zu verhandeln. Entweder ist dieser Mann Präsident, und da geht es nicht um seine Person, er selbst war ja nur die zweite Wahl, eigentlich hätte das sein älterer Bruder machen sollen, der ist beim Verkehrsunfall umgekommen in den 90er Jahren, vermutlich war es ein Verkehrsunfall, so genau weiß man das im Nahen Osten auch nie. Aber es geht um sozusagen, also nicht um seine Individualität, da gibt es sogar einige Gründe zu sagen, der Mann wollte eigentlich ursprünglich wahrscheinlich wirklich nicht Diktator werden, aber der hat auch in der Rolle, die er spielt, letztlich kaum eine andere Wahl, er ist im Grunde genommen nur der Vorstandsvorsitzende eines Familienbetriebes und er hätte auch kaum die Wahl gehabt, während dieses Konfliktes einfach in ein Flugzeug zu steigen und auf Wiedersehen zu sagen, also er ist sozusagen mit diesem Regime verbunden, ob er will oder nicht. Er ist der oberste Repräsentant dieses Regimes. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen immer wieder was hören von Sunniten und Schiiten. Da will ich jetzt gar nicht in die Details einsteigen, aber diese Folie ist tatsächlich wieder sehr, sehr wichtig geworden. Ja, wird auch von den Menschen in der Region als ganz zentral wieder wahrgenommen. Das war immer da, auch wenn ihnen natürlich immer gerne Araber erzählen, ach, das hat uns alles gar nicht mehr interessiert und ich wusste doch in der Schule gar nicht, wer was ist. Das stimmt einerseits, die auch gerade die junge Generation hat das sozusagen gerne versucht zu vergessen. Man darf allerdings nicht, also nicht dem Trugschluss unterliegen, dass diese Konfliktebene nicht immer da gewesen ist, auch wenn sie für viele Leute die Vergangenheit malt man sich dann ja auch die friedliche Vergangenheit gerne etwas schöner aus. Diese Konfliktebene war immer da. Ja, und das ist jetzt nicht nur eine, sag ich mal, theologische Ebene, sondern ja, wenn man sich fragt, was haben denn diese Leute für Probleme, Sunniten, Schiiten, da hängen natürlich auch ganz konkrete gesellschaftliche Einordnung dran. Ja, in Syrien ist es einfach ganz klar, im Grunde genommen, was sie, ihre Lebensperspektiven, was sie studiert haben, was sie für Möglichkeiten im Leben überhaupt einmal gehabt haben oder gehabt hätten, wenn dieses Land in der Form weiter existiert hätte, wie bis 2011, das hängt entscheidend daran, sind sie Sunnit, Schiit und welcher Minderheit gehören sie an. Ja? Also das heißt, das ist keine theoretische, abstrakte Diskussion, für manche Leute ist es das auch, sondern es hängt auch mit ganz praktischen Lebensperspektiven zusammen. Wie ist ihre Rolle in dem Staat, welche Möglichkeiten haben sie überhaupt? Ja? Also das darf man eben nicht vergessen, das ist auf der einen Seite, ich verwende den immer gern so als Analogieschluss, ja, das ist so ein bisschen natürlich schon so wie, sage ich mal, Protestanten und Katholiken. Da sträuben sich Islamwissenschaftlern immer die Haare. Ja, natürlich, das ist wie alle historische Analogie. Gibt es da auch viele Punkte, wo man sagen kann, ja, da passt das überhaupt nicht. Aber so Pi mal Daumen, um sich das ungefähr vorzustellen, ist, finde ich, der Vergleich ganz angebracht. Aber es geht hier eben, wie gesagt, ging es übrigens auch bei der Reformation in Deutschland nicht nur darum, also um eine abstrakte theologische Diskussion, sondern da gibt es auch ganz handfeste lebensweltliche Aspekte, ja, ob sie Sunnit oder Schiit sind und was für Lebensperspektiven sie haben und dann vor allem, ob sie dann auch Araber sind oder ob sie von uns Kurde sind, nicht? Also die Kurden waren sicherlich im Gegensatz zum jetzigen Zeitpunkt mit der PED, da werde ich kurz natürlich drauf zu sprechen kommen, waren die Kurden, die syrischen Kurden sicherlich also die am wenigsten entwickelte, am wenigsten perspektivreichste und unterdrückteste Minderheit in Syrien vor 2011. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Die Akteure. Wir versuchen das jetzt mal ganz kurz zu systematisieren. Sie sehen ja dieses Bild. Das sind im Grunde genommen die drei zentralen Akteure, wobei der Herr in der Mitte, gut, das ist sein Plakat, der unwichtigste ist. Im Grunde genommen, ich sagte, er ist ein Symbol, der hat auch momentan in diesem Krieg, also ich habe da immer so gegen angeschrieben, das war natürlich immer sehr ärgerlich, also diese Diskussion noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, wir müssen mit Assad verhandeln, ja, der starke Mann. Also er ist alles andere als ein starker Mann. Man muss auch mit Assad nicht verhandeln, er hat überhaupt nichts zu sagen. Also jetzt gerade in der jetzigen Situation, wo sozusagen sein Regime scheinbar vor dem Sieg steht, nur er hat damit relativ wenig zu tun. Das ist nicht sein Krieg, das sind nicht seine Soldaten, das sind nicht seine Panzer und die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind auch nicht seine Entscheidungen. Er lebt tatsächlich davon, dass diese beiden Herren im Hintergrund in diesen Krieg eingegriffen haben, wobei den einen, den kennen Sie, das ist Herr Putin, nicht? Also der hat tatsächlich das Regime gerettet, denn wir waren im letzten Herbst, im Spätsommer tatsächlich an dem Punkt, dass das Regime kurz vor dem Kollaps stand, militärisch. Und das hat sich eben grundlegend gewandelt durch die tatsächlich mittlerweile völlig ungehemmte militärische Intervention der russischen Luftwaffe. Und dann auf der anderen Seite, den kennen Sie dann vielleicht nicht, oder der eine oder andere wird ihn dann vielleicht doch schon mal gesehen haben, nicht? Also wie Sie sehen mit dem Bart und der Kopfbedeckung, ja, ein schiitischer Geistlicher, das ist Herr Nasrallah, das ist das Haupt der libanesischen Hisbollah und der steht hier in dem Bild stellvertretend für den Iran, nicht? Also das ist ein also tatsächlich ein Libanese, aber er ist natürlich, die Hisbollah ist praktisch eine iranische Organisation, die mittlerweile praktisch die dominante Kraft im Libanon ist. Der Libanon ist mehr oder minder der Hisbollah übergeben worden von der internationalen Staatengemeinschaft, also die ist die überragende, dominierende, militärische und politisch dominierende Kraft im Libanon und hat mit ihren Kämpfern eben 2012 schon eingegriffen. Das kennen Sie von dem Konflikt mit Israel. Die Hisbollah ist militärisch sehr, sehr stark, wenngleich nicht besonders groß. Und das war eben die erste Phase der Intervention bereits 2012. Da wurde Assad schon einmal gerettet und dahinter steht die gesamte iranische Militär. Maschinerie, also auch die Gruppen, die da jetzt kämpfen bei Aleppo, das sind kaum noch soweit, also es spricht alles dafür, dass es faktisch keine Syrer sind. Es gibt ein Video gerade, ich glaube, das ist vorgestern erst veröffentlicht worden, da hat eine arabische Fernsehreporterin zwei gefangene Hezbollah-Kämpfer interviewt. Das ist immer schwierig, wenn man Gefangene interviewt, nicht? Also das ist auch eine ganz schwierige Quelle, aber die sagen eben auch ganz klar, nein, syrische Armee, die hat uns Hilfe, Unterstützung geliefert, aber die hat nicht gekämpft. Das spricht sehr viel dafür, weil einfach diese Truppen völlig demoralisiert waren und militärisch nicht mehr leistungsfähig, auch über die letzten zwei Jahre zunehmend weniger gekämpft haben. Dagegen, wer da jetzt kämpft, also wir haben, wie gesagt, das Assad-Regime in Damaskus, wir haben Russland, also ich glaube, das muss ich jetzt nicht näher erklären, wobei da die Hauptinterventionskräfte die Luftwaffe bisher ist. Es gibt allerdings auch Anzeichen für, ja, immer die Frage, sind das Bodentruppen oder nicht, sind das Söldner? Also es gibt zumindest immer die Frage, wer sitzt in den neuen T-90-Panzern? Also es gibt, sagen wir, zumindest Militärberater offiziell, die auch auf dem Boden aktiv sind. Dann haben wir den Iran und sein Proxy Hezbollah. Das heißt ganz praktisch, von der Hezbollah gibt es Einheiten, die kämpfen. Vom Iran werden zumindest die ganzen Milizen von iranischen Offizieren befehligt, was sie unter anderem daran merken, dass der Iran einen tatsächlich sehr bemerkenswerten Blutzoll an hohen Offizieren, die tatsächlich also in die Kampfhandlung sehr direkt involviert sind, seit letztem Oktober zu beklagen hatte, also bis hin auch zu dem Oberkommandierenden in Syrien, der getötet worden ist, also mehrere Generäle und tatsächlich sehr hochrangige Offiziere. Gerade letzte Woche ist wieder ein iranischer General getötet worden. Also das ist tatsächlich sehr bemerkenswert und dadurch eben erklärbar, dass die tatsächlich an der Front stehen. Die meisten Soldaten, die da jetzt kämpfen, das sind schiitische Milizen, Milizionäre. Die kommen unter anderem aus dem Irak. Also da hat die iranische Luftwaffe tatsächlich ganze große Verbände von irakischen Milizen, die eigentlich von den Amerikanern mal ausgerüstet wurden, um gegen ISIS zu kämpfen. Und die sagen jetzt, ja, also der Weg nicht nach Mosul, der führt über Aleppo, wenn Sie sich das auf der Landkarte angucken, das ist ein etwas größerer Umweg. Aber die kämpfen momentan in Aleppo. Auch sehr viele afghanische Söldner, es gibt auch eine schiitische Minderheit in Afghanistan, da sehr unterdrückt. Da gibt es ganz viele Flüchtlinge von denen im Iran und die kriegen zum Teil $500 angeboten und ein Residenzrecht, wenn sie denn lebend zurückkommen, im Iran. Das erscheint jetzt aus unserer Perspektive nicht besonders lukrativ, aber das ist für einen afghanischen Flüchtling also ein sehr, sehr lohnendes Angebot. Ja? Also er kriegt dann einen Aufenthaltsstatus offiziell im Iran. Das sind momentan die Leute, die da kämpfen, hoch ausgebildet mittlerweile, ausgerüstet. Das ist, und jetzt kommt es eben schon zu dieser ersten kleinen Wirrnis, von Russland und Amerika, von beiden, nicht? Also wenn Sie auch diese Bilder sehen, die sitzen in Humvees, die haben T-90-Panzer, die Westen, die Helme, das ist entweder russisch oder amerikanisch. Und auf der anderen Seite haben Sie, wir werden ja gleich dazu kommen, immer noch mehr oder minder, auch wenn Sie sich diese ganzen Aufnahmen angucken, sehr zerlumpte Kämpfer mit zusammengesuchten Waffen, die zum Teil also auch von der FSA, die Dschihadisten sind dann nochmal ein anderes Thema. Das sind keine Profis, das sind bis heute keine Profis. Das sind tatsächlich Zivilisten, die irgendwann mal eine Waffe, einen Kalaschnikow in die Hand genommen haben. Und die sind dieser Militärmaschinerie, der syrischen Armee gegenüber, das war nie das Problem für sie. Aber dieser Militärmaschinerie sind sie jetzt einfach schlichtweg nicht mehr gewachsen. Das zeigt eben auch, das ist ein ganz aktuelles Bild von letzter Woche, ist es ein syrischer Krieg? Nein, es ist kein syrischer Krieg. Wenn es ein syrischer Krieg gewesen wäre, wäre dieser Krieg schon lange vorbei, denn rein militärisch wäre das Regime ohne jede Intervention 2012 schon zusammengebrochen. Was immer dann passiert worden wäre, aber das Land sehe mit Sicherheit nicht so zerstört aus, wie es jetzt schon aussieht. Assad hat sich über drei Jahre hauptsächlich mit seiner Luftwaffe am Leben erhalten. Diese Luftwaffe, das ist sehr, sehr schwierig, eine Luftwaffe am Fliegen zu halten. Da sind permanent Ersatzteile und Mechaniker geliefert worden. Ja, und also und hier sehen Sie, das ist, als eben letzte Woche im Norden von Aleppo gab es zwei schiitische Kleinstädte, die seit drei Jahren belagert waren und von Regierungstruppen gehalten wurden. Und die sind jetzt entsetzt worden. Und hier sehen Sie dann sozusagen einen der Kämpfer, der jetzt in dieser Stadt sozusagen den Sieg feiert, den Durchbruch der Belagerungslinien. Und Sie sehen nicht, also das Poster mit den Herren, die er da hochhält, da ist noch nicht mehr ein Assad zu sehen. Nicht? Also Assad spielt hier keine Rolle mehr. Also das ist nicht weit von der türkischen Grenze entfernt, im Norden von Syrien. Und da sehen Sie eben Herrn Khomeini, den Säulenheiligen der iranischen Revolution. In der Mitte, das ist der derzeitige Nachfolger von Khomeini als offizieller Revolutionsführer, Khamenei. Und der Herr wiederum dann ganz rechts, das sieht man auf dem Bild relativ schlecht. Ich habe noch einen anderen Ausschnitt gesehen, das ist tatsächlich wieder Hassan Nasrallah von der Hisbollah. Nicht? Also das heißt, das hier wird ein, das wissen wir jetzt nicht genau, ist ein Iraker oder ein Afghane mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Und hier wird eben der tatsächlich, hier wird im Grunde genommen die iranische Revolution exportiert. Hier geht es um die Bewahrung der Schia und den iranischen Einfluss, der tatsächlich bis zum Mittelmeer reichen soll. Das ist das taktische Ziel. Und das hat mit Assad und Syrien und den Syrern, die Opfer dieses Krieges sind, tatsächlich nur noch sehr vermittelt etwas zu tun. Da werden ganz andere regionale Machtkonflikte mittlerweile ausgetragen. Auf der anderen Seite, Akteure 2, da könnte man jetzt schon drüber streiten, nicht? Also die Kurden, wohin gehören die eigentlich? Also wir haben, und ich will jetzt um Gottes Willen nicht anfangen, die Einzelheiten der syrischen Oppositionsgruppen. Also da könnte man so einen ganzen Abend machen, da könnte ich sie jetzt langweilen mit diesen seltsamen Namen, die dann auch immer alle drei Wochen sich ändern und verschiedene, also auf Wikipedia gibt es da so Überblicke, das können Sie sich mal gerne angucken. Da sind wir dann endgültig in so einem Bereich, wo man sagt, jetzt wird es bizarr. Dann können Sie also lesen, welche Konstellation von Dschihadistengruppen 2012 sich im Sommer gegründet hat, um dann im Oktober bereits irgendwie unter dem Namen sowieso aufzutreten. Also da sind wir in diesem Bereich. Da wird es nicht nur unübersichtlich, da wird es auch letztlich uninteressant. Wichtig ist zu sagen, es gibt also sehr, sehr viele dieser bewaffneten Oppositionsgruppen. Ein großer Teil von denen, ich sage das jetzt mal bewusst ganz vorsichtig, weil das ist ganz, ganz schwierig, das genau zu entscheiden, weil da ist auch ganz viel im Fluss. Da war auch immer so die Frage, woher kriegen Sie Geld? Ach, wenn Sie halt aus einer bestimmten Richtung Geld kriegen, lassen Sie sich einen Bart wachsen und sagen, Sie sind Islamisten, dann haben Sie halt Waffen. Also oft funktionierte das so. Das waren am Anfang sehr säkular orientierte Gruppen bei dieser FSE aus ehemaligen Soldaten, die dann, weil sie von den Golfländern entsprechend alimentiert worden sind, dann auch tatsächlich angefangen haben, sich immer islamistischer zu geben. Was da tatsächlich Überzeugung ist, was da im Lauf der Zeit auch sozusagen nackte Verzweiflung ist und Radikalisierung, ist nochmal eine andere Frage. Aber es gibt also eine Vielzahl von Oppositionsgruppen, auch nach wie vor immer noch FSE-Einheiten. Das sind die, die in den letzten drei Monaten hauptsächlich von der russischen Luftwaffe bombardiert worden sind, weil sie das große Problem darstellen, nicht militärisch, aber sozusagen, weil das eben keine irren Dschihadisten sind und damit für das Regime hochgefährlich, weil das wären natürlich potenzielle Verhandlungspartner gewesen und Leute, die auch vom Westen hätten akzeptiert werden können. Innerhalb dieser Oppositionsgruppen gibt es vor allem zwei größere Bündnisse und zwei größere Gruppen, die tatsächlich ja sehr islamistisch sind. Sind nicht Dschihadisten im Sinne wie ISIS oder von Jabhat al-Nusra, zu dem wir jetzt gleich kommen, aber tatsächlich sehr, sehr islamistisch orientierte Gruppen auch. Einer der Führer dieser Gruppen bei Damaskus, das war eine der wichtigen Figuren des Widerstands, ist übrigens bei den letzten Verhandlungen, also im Vorfeld der Verhandlungen, als man sagt, so jetzt muss man an den Tisch und in Genf und Sie wissen, Genf, ich weiß gar nicht, was Genf 2 oder 3, also diese leicht bizarren Verhandlungen und der ist dann bei einem Luftschlag getötet worden. Und da merken Sie dann schon, aha, habe ich ein Interesse daran zu verhandeln, wenn ich von der Gegenseite im Vorfeld der Verhandlung erstmal versuche, also die praktisch diese Leute auszuschalten. Nicht? Also da sind Machtspiele im Gange und dieser Herr, der da bei Damaskus durch einen Luftschlag umgebracht worden ist, da muss man auch sagen, das war natürlich, also wir reden jetzt nicht vom Bereich hier von Sympathen, nicht? Das war schon so ein kleiner Führer, ein kleiner arabischer Führer. Der hat dann mit seinen islamistischen Oppositionstruppen auch schon so kleine Militärparaden abgehalten. Merken Sie, das war auch kein Unterschied mehr jetzt zu Assad oder zu Saddam Hussein, nicht? Also da gibt es, das ist natürlich ein Problem, die vielen kleinen zukünftigen Führer, die sich dann schon mal imaginiert haben als Vertreter ja dieses angeblich neuen Syriens, aber die haben letztlich nur für den ganz, ganz alten Nahen Osten gestanden. Und das ist das Traurige, aber es gibt eben auch die anderen. Es gab die Komitees, Es gab tatsächlich die Leute, die gesagt haben, wir müssen uns nur einfach wehren, die basisdemokratisch orientiert waren, die von niemandem Unterstützung bekommen haben und die in diesem Konflikt zerrieben worden sind. Reste von denen gibt es noch und was da noch da war, das haben die Russen mit ihrer Luftwaffe in den letzten 3 Monaten planvoll, das muss man wirklich sagen, planvoll ausradiert, damit eben nachher niemand da ist, mit dem man hätte noch vernünftig reden können. Ja, es geht immer letztlich um das Ziel, wenn wir nur noch Islamisten haben, dann können wir sagen, ja, so sehen die aus, haben wir doch immer gesagt, da können wir nicht reden. Nicht? Und da sind wir jetzt bei Jabhat al-Nusra. Das ist sicherlich die als Einzelgruppe die erfolgreichste und größte Oppositionsgruppe, auch militärisch. Und das ist natürlich direkt Al-Qaida. Und ich würde jetzt wieder, man merkt das dann immer an so Pressewellen, also jetzt wird gerade wieder relativ viel über Jabhat al-Nusra geredet. Also da wird natürlich auch letztlich deren, sage ich mal, Vernichtung vorbereitet. Ich meine, die werden sich nicht wirklich militärisch schlagen lassen, aber die werden auch zuweilen von den Amerikanern im Rahmen des Kampfes gegen ISIS auch bombardiert, obwohl die dann wiederum intern mit ISIS eigentlich zerstritten sind, weil ISIS ja sich von Jabhat al-Nusra mal abgespalten hat. Nicht? Das sind dann so Bruderkämpfe. Also man hat dann, Sie kennen alle diesen Kalifen in Raqqa, nicht? Da gibt es auch dieses Video, dieses Comic aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Also ich will Kalif anstelle des Kalifen werden. Und der Herr Baghdadi in Raqqa, der eben gesagt hat, nein, also ich wende mich von Al-Qaida ab, weil ich will mein eigener Kalif sein. Nicht? Das ist im Grunde genommen der Kern dieses Konfliktes zwischen ISIS und Jabhat al-Nusra, die sich eben 2012 war, das dann offiziell gespalten haben. Und Jabhat al-Nusra sitzt eben momentan auch im Norden von Syrien und das sind tatsächlich auch Dschihadisten. Dann haben wir Saudi-Arabien und die Golfländer. Da könnte man jetzt auch noch ein Fass aufmachen und sagen, ja, auch die Golfländer untereinander, also da gibt es auch diverse Interessen, vor allen Dingen den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Wichtig ist tatsächlich Saudi-Arabien und die Golfländer, also vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch zusammen gerade einen weiteren Stellvertreterkrieg gegen den Iran führen, diesmal im Jemen. Das ist so ein Konflikt, damit will ich jetzt auch gar nicht anfangen. Da hören Sie in den deutschen Medien fast gar nichts. Da kennt sich auch gar keiner mehr aus. Das ist fern von uns. Die Jemeniten haben halt das eine Pech, also die können nicht wirklich fliehen, ja, weil hinter ihnen ist sozusagen die Wüste und Saudi-Arabien und vor ihnen ist das Meer. Die brauchen relativ lange, die müssen nämlich über das Horn von Afrika kommen. Die werden irgendwann ankommen. Ja, also die ersten sind auch schon da. Da wird auch gerade ein Land in so einem Stellvertreterkrieg zerstört. Anders kann man das nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist nochmal außen vor. Und ist im Grunde genommen dieselbe Konstellation, Saudi-Arabien gegen den Iran, ein Konflikt, der eben da dann im Jemen ausgetragen wird. Und ähnlich ist für den aus saudischer Perspektive dieser Konflikt in Syrien. Und das große Rätsel, was jetzt da ist, ist mit den aktuellen Ereignissen, wie Saudi-Arabien reagieren wird. Also ob sie den mehr oder minder fait accompli der Amerikaner hinnehmen, die mehr oder minder gesagt haben, wir lassen die syrische Opposition fallen. Und die Iraner werden das jetzt machen und ihnen überlassen wir das auch. Und da ist die große Frage, wird Saudi-Arabien, was werden die machen? Werden die nur symbolisch was machen? Sie kennen diesen Vorschlag, der kam vorletzte Woche, saudische Truppen dahin zu schicken. Vielleicht nur symbolisch, vielleicht nur 100 Mann. Also da muss man mal sehen. Oder weil die Saudis aus Perspektive der Saudis ist das sozusagen lebensbedrohend, weil ihr Todfeind, der Iran, jetzt am Gewinnen ist, also ich rede jetzt aus Perspektive der Saudis, ja, und es ist ganz klar, das werden die nicht auf sich sitzen lassen. Die Frage ist nur, können sie mittelfristig überhaupt was machen? Wenn sie da intervenieren sollten, dann rücken wir tatsächlich der Perspektive des Dritten Weltkriegs ein Stück näher. Ähnlich ist es mit den Möglichkeiten der Türkei. Herr Erdogan, jetzt wird's tatsächlich noch etwas komplexer, der ja mittlerweile seinen eigenen Krieg wieder gegen seine eigenen Kurden führt. Der natürlich auch, das ist auch eine Entwicklung, die in relativ engem Zusammenhang mit der Situation in Syrien steht, weil auf der syrischen Seite der Grenze und mittlerweile fast der gesamten Grenzregion, was nicht ISIS ist, wird von den syrischen Kurden, sprich von der PED, sprich der PKK kontrolliert. PED ist, ich sage das jetzt mal etwas grob, aber es ist im Grunde genommen so, es ist ein anderes Etikett für PKK. Das ist aus Perspektive der türkischen Regierung, also der Mega-GAU, ja, also was, einen schlimmeren Albtraum hätten die sich gar nicht vorstellen können. Und da können Sie sich jetzt vorstellen, was das bedeutet, also auch noch für so einen weiteren kleinen östlichen Führer wie Herrn Erdogan, der ja auch unheimlich gern Sultan werden möchte, wie wir alle wissen. Also Sie merken schon, das ist unterliegender Konfliktpunkt bei all diesen Ländern, wir haben es hier mit diesen, sozusagen, mit Männern zu tun, älteren Männern, die also ein großes Ego haben und Führer werden möchten. Und das ist natürlich verheerend, nicht? Weil der hat tatsächlich jetzt nur noch relativ wenig strategische Möglichkeiten. Und die syrischen Kräfte, die er massiv unterstützt hat, nämlich diese auch islamistischen angehauchten Rebellengruppen, die werden gerade eingestampft. Und da ist auch die Frage, was kann man machen, nicht? Der kann momentan auch nicht viel machen, aber das heißt eben, es wäre ein Trugschluss, jetzt, weil wenn man sich die Geschichte der Region näher anguckt, zu sagen, aha, da klappt jetzt mal ein Plan. Wir wissen aus dem Nahen Osten, Pläne klappen nie. Und da wird jetzt gerade so viele Interessen werden da letztlich auch verletzt. Und da wird wieder so viel Wut gespeichert, nicht? Also bei der erst sich bietenden Gelegenheit werden diese Leute gegen diese aktuellen Entwicklungen vorgehen. Also wir haben dieses Problem Saudi-Arabien, die Türkei ist NATO-Mitglied. Da wurde schon mal ein Flugzeug abgeschossen, nicht? Also da wird dieser Konflikt das ist natürlich die Angst von allen Beteiligten, tatsächlich auch mal ganz schnell sehr, sehr heiß werden, auch für uns im Westen. Und das ist sicherlich etwas, was die Amerikaner auch und auch letztlich die Russen versuchen werden zu verhindern. Aber das muss man eben ganz klar sehen. Wir haben einen ganz relativ engen Flugraum, wo ich weiß nicht, wie viele Nationen da mittlerweile ihre Militäreinsätze fliegen, ja. Wir haben diverse Gruppen, die von hier oder da Waffenhilfe bekommen. Da ist einfach viel Zündstoff drin. Das muss man einfach ganz klar sehen. Und da gibt es Machtinteressen und da gibt es Machtinteressen, die momentan scheinbar untergehen. Und das wird aber nur dazu führen, dass diese Akteure sich bei erster bietender Gelegenheit rächen werden oder aus ihrer Perspektive eben ihre Chancen wieder wahrnehmen müssen. Die Kurden, man hätte jetzt, das ist auch mal schön, ich habe gesagt, die Kurden, PKK, PID, ich habe jetzt die KDP und die PUK auch nochmal weggelassen, das hätte sie jetzt vielleicht verwirrt, das sind dann die nordirakischen großen Kurdenparteien, aber die muss man eigentlich in dem Zusammenhang mit erwähnen. Aber es ist jedenfalls so, im Kerngebiet von Syrien, im Norden, an der Grenze, herrscht die PID. Sie war ihr sicherlich so ein Anknüpfungspunkt. Sie können sich alle an diesen Kampf um Kobani erinnern, der, ich glaube, das war im Sommer 2014, war es nicht, sehr, sehr, oder was, 15? Ach, 15, ja, dieser Konflikt, nicht? Man denkt sich irgendwann, wann war das? Das ist natürlich, vor lauter Schießereien und Elend verschwimmen da irgendwann mal die zeitlichen Abstände. Sie können sich da alle dran erinnern, an diesen Konflikt in Kobani. Und das war sicherlich immer ein Anknüpfungspunkt für die Hoffnung, also auch für, sage ich mal, politisch engagierte Menschen in Europa zu sagen, ja, Solidarität, Spanien 37, nicht? Also zumal die PID ja auch dann gerne gesagt hat, wir machen hier so eine Art von Volksdemokratie, weil der große Führer hat ja ein Buch gelesen und gesagt, ich will gar kein großer Führer mehr sein, wir machen jetzt auch gar keinen Stalinismus mehr, wir machen jetzt Demokratie, Volksdemokratie. Und alle haben gesagt, der große Führer hat gesagt, wir machen Volksdemokratie. Ich sage das jetzt etwas despektierlich, aber im Grunde genommen ist es so. Und mir konnte also alles, was ich aus diesen Gebieten weiß, und wir arbeiten auch als Hilfsorganisation, haben wir auch Kurden unterstützt in Syrien. Und es gibt ganz, ganz viele Kurden. Ich sage das nur mal einmal klar, also weil das dann oft auch verschwimmt. Also die sagen, nein, also Rojava, das ist der Begriff der PID für diese Kurdengebiete. Das ist nicht unser Projekt, das ist ein Parteiprojekt und wir distanzieren uns eher davon. Und was momentan in den Gebieten in den letzten Monaten passiert ist, de facto kämpft die PID nämlich jetzt mit den Russen zusammen und dem Regime. Also man hatte da schon immer eine sehr, sage ich mal, zwiespältige Rolle. Man hat sich auch aus vielen Kämpfen zwischen der Opposition und der Regierung mehr oder minder hinausgehalten. Es gibt Städte wie Kamischli an der Grenze, direkt zu Syrien. Da ist es seit dem Beginn der Unruhen, also da hat sich die Regierung und der Geheimdienst aus der Innenstadt praktisch zurückgezogen. Das hat man der PID kampflos überlassen. Und seitdem kooperiert man oder, sage ich mal, man leben und leben lassen. Also der eine Teil der Stadt wird, vor allem der Flughafen, der jetzt von den Russen auch zur nächsten Basis ausgebaut wird, wurde praktisch von der Regierung kontrolliert, die Innenstadt halt von der PID. Und man hat eigentlich relativ wenig Probleme miteinander gehabt. Und jetzt ist es tatsächlich so bei den Kämpfen der letzten Wochen, und gerade bei diesen Kämpfen im Norden rund um Aleppo, dass die PID mehr oder minder koordiniert zusammen mit Ersatztruppen vorgeht. Das heißt, da werden tatsächlich auch Dörfer von der syrischen Opposition eingenommen. Es gibt so Beispiele, wurde dann gedroht, nicht? Also wenn ihr uns das nicht freiwillig gibt, bombardieren euch die Russen. Da gibt es also ganz klar Absprachen und deswegen, und das ist auch eine Hypothek, ich will das jetzt gar nicht moralisch bewerten, es gibt sozusagen politische Gründe, da kann man jetzt erklären, warum das so ist, ich möchte nur halt davor warnen, vor diesen Projektionen zu sagen, ah, das sind jetzt unsere Leute, das ist sozusagen jetzt hier die Volksbefreiung, nein, das ist auch eine Gruppierung, die wie andere Gruppierungen in dieser Machtkonstellation auch mitmachen muss, mitkämpfen muss, benutzt wird, andere wiederum benutzt. Das ist also eher eine sehr hässliche Geschichte. Und wir werden, und das ist eine Hypothek für die Zukunft Syriens, weil für die syrische, arabische Opposition, die mittlerweile ganz klar sagen, die PID ist für uns nicht mehr tragbar, das ist für uns Regime, mit denen wollen wir nie wieder irgendwas zu tun haben. Ja, also ihr merken, hier werden auch noch, sind Gräben da, auch neue Gräben. Ja, und das ist eine der großen Hypotheken, wie immer die Zukunft von Syrien aussehen wird, dass eben dann ein Teil der Leute sagt, nee, also mit denen wollen wir nicht. Und also so, das ist halt auch ein Problem, was wie immer dieses Land in 10, 20 Jahren aussehen wird. So ein Bürgerkrieg schafft eben immer Gräben und schafft Hass. Der Islamische Staat, das jetzt nur ganz kurz, wenn es interessiert, ich biete dafür auch eigene Vorträge an, weil das ist jetzt tatsächlich ein abendfüllendes Programm für sich, ISIS, der Islamische Staat. Über das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, über ISIS haben Sie die letzten Wochen relativ wenig gehört. Das ist sicherlich ein Problem für die. Aber wie wir das kennen, die werden also in irgendeinem Projekt arbeiten. Also wir haben davon gehört, nicht von Paris, also in Europa, aber aus der Region sind die sehr unter Druck, haben einen Großteil oder einen größeren Teil ihrer Gebiete verloren, haben vor allem finanzielle Probleme und haben so ein bisschen, ja, die Tempel sind gesprengt, mit Köpfen und irgendwelche Extremitäten abhacken und absonderlichen Todesarten Menschen von Hochhäusern stürzen oder Menschen in Eisenkäfigen ertrinken, hatten wir ja alles schon, locken sie halt, ich sage das jetzt auch etwas zynisch, aber hier geht es tatsächlich um mediale Aufmerksamkeit, locken sie keinen Hund mehr hinterm Bildschirm hervor, die haben gerade ein mediales Problem und mit Sicherheit arbeiten die auch an irgendeinem Konzept, um da wieder sich in den Vordergrund zu spielen. Sie spielen in dem momentan, obwohl eigentlich alle immer gern über sie reden und sagen, es geht uns doch immer nur um den Kampf gegen ISIS, die Amerikaner erzählen das momentan auch, spielen gerade so de facto die Rolle, die sie eigentlich auch im Anfang gespielt haben, weswegen sie überhaupt zu dem geworden sind, was sie sind. Sie sind nämlich gewachsen im Windschatten aller Konflikte und jetzt stehen sie wieder im Windschatten der Konflikte, weil von russischer Seite werden sie nicht bombardiert, nicht wirklich. Die Russen bombardieren fein säuberlich die Orte, die wiederum von Rebellen gehalten werden, die letztlich gegen ISIS oder den Islamischen Staat kämpfen. Auch hier gibt es bizarre Konstellationen, Orte, die also von Land, von ISIS angegriffen werden und aus der Luft von den Russen. De facto gibt es ein Bündnis, der zumindest ein immer wieder kurzzeitiges Bündnis, militärisches Bündnis, taktisches Bündnis, der Assad-Truppen hat es seit 2012 gegeben mit ISIS. Man hat sich, wo es ging, ist man sich aus dem Weg gegangen. Man hatte eben einen gemeinsamen Feind, das waren die anderen Oppositionsgruppen. Gar die Säkularen, von beiden am meisten gehasst und auch gerade von Assad am meisten gefürchtet, weil potenzielle Ansprechpartner im Westen. Und gegen die sozusagen, das ist auch so ein würde ich fast sagen, ein Grundgesetz des Nahen Ostens. Also wenn drei sich hassen, aber zwei sich gegen den dritten verbünden können, wird man das tun, nicht? Also das, wenn Sie das verinnerlicht haben, können Sie eigentlich schon die Hälfte aller Konflikte auch in diesem Bürgerkrieg erklären und warum es zu solchen Konstellationen kommt. Es geht immer darum, ja, wir hassen uns, aber einen Dritten hassen wir halt auch und vielleicht hintenrum irgendwie schaffen wir es zu verbünden, um dem, also das sind natürlich auch nur Zweckbündnisse, die halten dann exakt so lange, bis man vielleicht mit dem Dritten wiederum ein Bündnis gegen den Zweiten findet, nicht der Erste gegen mit dem Dritten gegen den Zweiten und so weiter. Also das ist tatsächlich momentan auch die Situation mit ISIS und die relativ zwar eingehegt, aber relativ unbeschadet momentan da sitzen und wir werden sehen, was aus dieser Situation heraus passieren wird. Aber angeblich ist das ja der große Zweck, der eigentliche Kampf gegen ISIS, der danach kommen soll. Wir werden sehen. Ich habe diese Landkarte gewählt. Es gibt ganz viele so Landkarten, die also versuchen, das zu visualisieren. Manche, man kann das ja mittlerweile mit diesen Reitern machen. vielleicht hätte ich mal so ein Beispiel zeigen können. Also die sind dann so überladen, da sehen sie vor lauter Reiter, die sie immer so anklicken können, also welcher lokale Konflikt ist hier jetzt gerade, da sehen sie gar nichts mehr, nicht? Also man kann natürlich diesen Konflikt immer so weiter aufdröseln, da verzweifeln sie am Ende nur noch. Ich fand diese Karte ganz gut, und zwar aufgrund dieser doch relativ schön farblichen Einteilung und vor allem dem Blick auf die ganze Region. Das ist immer ganz wichtig, nicht? Also wir haben auch den Irak mit dabei, den Iran. Und im Grunde genommen, wenn auch die reinen Farbflächen etwas täuschen, weil sie suggerieren hier auch sozusagen Mächtigkeit und Geschlossenheit, die nicht da ist. Also wir haben Rot oben und unten, das sind die Gegen-Assad-Kräfte. Ja, oben natürlich die Türkei, unten Jordanien und dann Saudi-Arabien. Wobei, Klammer auf, hier schon das erste Problem ist, die sind sich untereinander gar nicht so eins. Und wir haben sozusagen rechts und links, nicht? Also auf der einen Seite den Iran und dann auf der linken Seite, das ist dann der Libanon, Hisbollah-Land und das Grüne ist das von Assad kontrollierte Gebiet. Also die Karte ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Das Blaue in der Mitte, hier sind sie beim Windschatten, sozusagen im Auge des Zyklons, das ist ISIS. Ja. Ist das hellblaue oder dunkle? Beides. Das ist hier, glaube ich, das waren sozusagen, die haben ja, glaube ich, nochmal getrennt zwischen, also das eine ist ISIS Irak, das andere ist ISIS Syrien. Das ist aber letztlich ein Gebiet, ist auch nicht ganz aktuell, weil da, die machen ja noch die Unterscheidung, ist es direkte Kontrolle oder wird das nur beeinflusst, nicht? Aber nein, dieses Blaue insgesamt, das sind also ISIS-Gebiete, das ist so seltsam verschlungen mit diesen, also was ist denn das Graue in der Mitte, da ist einfach nichts, da ist Wüste. Also deswegen, das orientiert sich immer an den Flussläufen und Straßen entlang. Ja? Also in der Mitte sozusagen ist nichts. Deswegen wird das auch nicht hier eingezeichnet. Und dann haben Sie eben dieses Braune rechts oben, das ist das irakische Kurdengebiet, die autonome Region. Und oben, das ist mittlerweile viel größer geworden, diese hellen Flecken direkt an der türkischen Grenze, das sind die von der PID kontrollierten Gebiete, also von den syrischen Kurden. Ja? Also wir haben hier deswegen nochmal diese verschiedenen Lager. Wir haben also den Iran und die Türkei und Saudis unten, das sind die regionalen Player, die letztlich um die Vorherrschaft in der Region kämpfen. Unter dieser Folie Sunni versus Schia. Es ist aber auch letztlich die Folie Araber gegen Perser. Es gibt da also auch einen nationalistischen Hintergrund. Das ist je nachdem, wie sie diesen Konflikt aufdröseln, das sind so vielfältige Ebenen. Ja, da gibt es kulturelle Unterschiede, da gibt es politische Vorbehalte und da gibt es eben auch diesen religiösen Vorbehalt, aber der auf einem ganz großen Hintergrund aufbaut. Ja, also wie gesagt, da spielt auch ganz große Rolle dieses, also es gibt, ist zwar nicht direkt in der Ideologie der Islamischen Republik Iran vertreten, aber es gibt auch einen ganz, ganz starken persischen Nationalismus, der sich also ungeheuer rassistisch gegenüber Arabern äußern kann, was dann wiederum auch ein Teil der Geschichte eben ist, weil die sich dann also mal sozusagen sagen, wir sind von den Arabern mal überfallen worden, also das ist die Geschichte der Islamisierung des Iran. Also da gibt es vielfältigste Konfliktlinien und Brüche zwischen diesen beiden Blöcken. Ja, und was wir momentan auch ganz aktuell haben mit dieser Flüchtlingsproblematik, also ein Großteil, der allergrößte Teil dieser Flüchtlinge aus Syrien sind Sunniten. Sunniten stellen die Mehrheit, rein numerisch haben sie vor dem Konflikt die überwältigende Mehrheit, knapp 2/3 aller Syrer bis 3/4 waren Sunniten. Nach diesem Konflikt, wie immer er ausgehen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich hier das demografische Verhältnis zu Ungunsten der Sunniten verschoben haben wird, weil der überragende Teil der Flüchtlinge sind Sunniten. Ja? Und das ist natürlich im Interesse des Regimes in Damaskus, dass diese Leute gehen. Die würden sie am liebsten alle rausschmeißen. Das Problem ist, dann wäre dieses Land relativ menschenleer. Aber das sind sozusagen genau die Teile der Bevölkerung, wo sie sagen, ja, damit denen haben wir eh keine Zukunft. Also es spielt ja auch etwas mittlerweile eine Rolle. Das wird interessanterweise bei Syrien kaum thematisiert und nicht so genannt, aber wenn Sie diesen Begriff aus den 90ern, kennen Sie das noch, ethnische Säuberung. Das ist, hier wird ganz massiv jede Gruppierung momentan in diesem Konflikt säubert, ethnisch. Ja. Es gab diese Vorwürfe gegen die PID. Es gibt das natürlich auch von der anderen Seite. Im Irak findet das momentan auch ganz massiv statt. Es geht momentan auch darum, dass sie einfach Leute aus Gebieten, also der Nahe Osten war schon immer ein Flickenteppich. Er war früher ein ungeheurer Flickenteppich, da machen wir uns gar keine Vorstellung. Er ist schon im Prinzip im 20. Jahrhundert sehr, sehr gesäubert worden und entzerrt worden. Und was hier jetzt stattfindet, ist nochmal eine weitere Entzerrung von ethnischen Minderheiten, auch das Verschwinden von bestimmten Gruppierungen. Ja, wie Sie alle kennen, dieses furchtbare Schicksal, ich mag ja dieses Wort nicht, Sexsklavin, wir haben da auch mit den Jesiden Projekte im Nordirak nicht, und das ist eine kleine Minderheit. Und natürlich, die wird in der Zukunft in dieser Region mehr oder minder verschwunden sein. Ein Großteil von denen ist schon nach Europa gegangen. Die da noch da sind, also ich wage zu bezweifeln, dass sie noch lange da sein werden, ja, aber gerade momentan auch große Fluchtbewegung aus dem Nordirak. Also das heißt, dieser Konflikt ist auch nochmal die Geschichte einer weiteren Bereinigung, eines Verschwindens von Minderheiten. Und aufgrund der tatsächlich militärischen Lage und des Übergewichtes des Irans und der Schiiten geht das momentan vor allem zulasten von sunnitischen Bevölkerungsteilen. Das sind die Leute, die vertrieben werden. Was jetzt nicht heißt, dass die nicht möglicherweise sunnitische Kräfte also das gerne auch andersrum machen würden. Nicht? Also das ist natürlich immer die Frage, wer da gerade die Oberhand hat. Akteure 3, um vielleicht, ich hatte die USA und den Westen ursprünglich auf diese Akteure 2 Liste und gesagt, das passt aber eigentlich nicht mehr, weil sozusagen unter den Leuten, die letztlich gegen Assad stehen, wir haben jetzt tatsächlich eine aktuelle Entwicklung, die ist sehr bemerkenswert, nicht? Sie haben das alle mitbekommen mit diesen Verhandlungen in Genf, die so seltsam gescheitert sind, ja, man weiß nicht genau, verschoben demnächst mal wieder. Es gibt hier im Grunde genommen, man kann das im Kern auf eine Bemerkung des amerikanischen Außenministers zurückführen, was da gerade passiert. Ich habe das hier mal rauskopiert, ich werde es nicht auf Englisch alles vorlesen, ich habe mal die Kernpunkte schwarz untermalt, das ist letzte Woche passiert, am Rande dieser Geberkonferenz hat sich Kerry mit ein paar Hilfsarbeitern sozusagen abends an der Bar informell unterhalten und die sind dann nachher an die Presse gegangen und haben gesagt, der hat uns das und das erzählt. Das Interessante war, der Sprecher des amerikanischen Außenamtes hat erst so gesagt, nein, das hat er so nie gesagt, und ist danach aber zurückgerudert, hat gesagt, naja, das war abends an der Bar, ich war ja nicht dabei. Es gab halt auch sozusagen zu viele Zeugen, aber es passt einfach tatsächlich zu sämtlichen anderen Äußerungen, die auch im Vorfeld dieser Vorbereitung für Genf durchgedrungen sind, nämlich vor allem von der syrischen Opposition, die irgendwann mal sozusagen angefangen haben, fröhlich das durchzutwittern, was sie von den Amerikanern so zu hören bekommen. Und im Grunde genommen hier wird das eigentlich auf den Punkt gebracht, also ist bei diesem Abendempfang. Im Grunde genommen sagte Kerry, als man ihn fragte, ja, du musst doch für diese Syrer was tun, nicht? Also für diesen Humanit. Es ging ja um diese Städte, die von der syrischen Armee belagert werden und wo es mittlerweile Hungertote gibt. Also, ne? Du musst doch irgendwas sozusagen. Die Amerikaner haben nicht genügend darauf gedrungen, dass für den Schutz der Zivilbevölkerung. Da sagte er diesen schönen Satz: What do you want me to do? To go to war with Russia? Nicht? Was soll ich denn tun? Ja, soll ich jetzt den Russen den Krieg erklären? Das ist sozusagen hier Realpolitik. Hier haben wir das Problem von Realpolitik vor uns. Nicht? Wir wissen alle, Realpolitik, gerade ist auch ein deutscher Begriff, haben deutsche Politologen, Politiker erfunden im Wilhelminismus, waren sie immer sehr stolz drauf. Realpolitik, also wir gehen nur mit den Möglichkeiten, ja, nicht irgend so was Verblasenes, Ideelles, Ideales, nein, wir orientieren uns an den realen Gegebenheiten. Und das ist halt momentan, die Russen sind da, die Russen sind da am Drücker, die Russen werfen Bomben, ja, was soll man denn tun? Nicht? Das ist also sozusagen die eine Herangehensweise, aber gleichzeitig sagt er eben auch sehr schön, der Opposition, sagt, die wollten ja gar nicht verhandeln. Also das wurde im Vorfeld auch schon relativ deutlich. Man hat also versucht, die syrische Opposition, ich sag mal, vorsichtig so in die Richtung zu drängen, zu sagen, ihr unterschreibt jetzt bitte, was da kommt. Ihr habt letztlich gar nicht die Möglichkeiten zu verhandeln, ihr habt nicht die Macht. Wir unterstützen euch nicht mehr. Ja, und es liegt jetzt an euch, letztlich das zu unterschreiben, was ihr da vorgelegt bekommt. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann ist es euer Problem. Das ist ganz knallhart das, was in den letzten 2-3 Wochen jetzt passiert ist. Gleichzeitig kam diese Offensive. Aleppo ist de facto abgeschnitten. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Stadt mit mindestens 200.000 Einwohnern, die jetzt ausgehungert werden wird. Und das ist die Geschichte, die in den nächsten 2-3 Monaten passieren wird. Nicht? Und das hat Kerry, jedenfalls nach den Zeugnissen dieser drei Hilfsarbeiter auch ganz klar gesagt, nicht? Also 3 months of bombing, during which time the opposition will be decimated, nicht? Ihr habt das nicht unterschreiben wollen? Ja. Können wir nichts machen. Was euch jetzt passieren wird, dann werfen die Russen die nächsten 3 Monate noch Bomben auf euch. Wer dann noch überlebt hat, kann gerne wieder nach Genf kommen, dann unterschreibt er bitte. Und wenn ihr das nicht wollt, ist es nicht mein Problem. Das ist knallhart, aber das ist tatsächlich de facto das, was die Situation momentan in Syrien grundlegend verändert hat, militärisch und natürlich dann auch in der weiteren Perspektive, weil es geht darum, diese von der Opposition kontrollierten Gebiete praktisch nicht mehr lebensfähig zu halten. Die werden verschwinden, gerade im Norden. Ja, das wird aber nicht heißen, dass da irgendwie Assad zurückkehrt, weil der kann das auch gar nicht kontrollieren. Da hat auch letztlich gar niemand Interesse daran zu kontrollieren. Das ist alles kaputt und zerstört. Nicht? Also wenn Sie das mal so hören, so, man hat einen Ort zurückerobert. Das ist im Irak übrigens genau dasselbe gegen ISIS. Das sind Geisterstädte, da wohnt niemand mehr. Da werden Ruinen erobert. Ruinen, durch die dann nachher noch ein paar vielleicht zurückgekehrte Einwohner huschen und durch die Milizen dann auf- und abfahren. Was anderes passiert da nicht. Tikrit im Irak, ja, ist auch so ein Beispiel. Das sind, wenn Sie sich diese, es gibt ja mittlerweile diese Drohnenaufnahmen, die ästhetisch, also die Wirkung von Videospielen haben. Man weiß ja manchmal gar nicht mehr, was ist Realität und sozusagen, was ist hier möglicherweise irgendwie Filmproduktion. Es gibt diese Videoaufnahmen, das ist natürlich nicht flächendeckend in diesen Städten, aber es gibt ganz viele Stadtviertel in großen syrischen Städten wie Homs, die sehen aus wie Stalingrad, ne? Völlig zerstört. Wer das jemals wieder aufbauen wird, ist mir schleierhaft, weil da gibt es letztlich kein ökonomisches Interesse daran. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die spezifische Situation in Syrien selbst. Sie haben ja grau ist eben ISIS, die sitzen also in der Mitte. Gelb ist oben die PYD, die Kurden. Und der momentane Konflikt, nicht, also rosa ist von Assad kontrolliert, grün sind die Gebiete der Opposition. Und wo es momentan darum geht, das ist, man kann das jetzt relativ schlecht sehen, das ist im Grunde, das ist das hier. Da ist Aleppo. Da findet momentan die große Offensive statt. Es geht einerseits darum, Aleppo abzuschnüren und zu belagern. Und es geht darum, oben diesen kleinen grünen Spalt, der ist im Grunde jetzt schon dicht. Das ist der Zugang der Opposition zur Türkei, den zu schließen. Der ist im Prinzip jetzt geschlossen und damit gibt es keine Versorgungsmöglichkeiten mehr. Und dann sehen Sie, der Rest der türkischen Grenze wird dann wahlweise von ISIS oder der PYD kontrolliert. Das ist ein Albtraum für die Türkei, aber das ist das, was momentan passiert ist, was das Ziel dieser Militäroffensive war, die Opposition relativ kalt erwischt hat und die während der angeblichen Verhandlungen in Genf durchgeführt worden ist. Nicht? Also das muss man sich natürlich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Konflikt in Zahlen. Weil Sie wissen, am Anfang sagte ich schon, das war vermutlich die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Gut, das Jahrhundert ist noch nicht so alt. Aber wir haben also bei, das weiß ja niemand so genau, 22, 23, 24, maximal 24 Millionen Syrer mal gehabt 2010, 2011, als der Konflikt ausgebrochen ist. Ich habe jetzt hier geschrieben, also 220.000 Kriegstote sind mehr. Man weiß es ja gar nicht so genau. Also 300.000 sind wahrscheinlich die realistischere Zahl. 220.000, also die UN hat auch immer mal aufgehört zu zählen. Also es ist irgendwo vermutlich über 250.000. Definitiv mittlerweile. Wie hoch das geht, weiß letztlich niemand. Wir haben über 4 Millionen, ich habe gestern nachgeguckt, es ist nämlich tatsächlich, also es gibt immer so eine aktuelle Zählung von der UN-Flüchtlingshilfe und dem UNHCR, Entschuldigung. Also das ist sozusagen bis zum letzten Flüchtling immer genau der aktuelle Stand. Das sind momentan knapp 4,5 Millionen, wobei es hier nur um die registrierten Flüchtlinge geht und im Ausland. Ja, um in diesen Zähler aufgenommen zu werden, müssen wir im Ausland sein. Das ist schon relativ beeindruckend bei 22 Millionen oder 23 Millionen Gesamtbevölkerung, 4,5 Millionen Flüchtlinge im Ausland zu haben. Schätzungen gehen aus mindestens 7 Millionen IDPs, das sind Internal Displaced Persons. Das heißt, jeder dritte Syrer mindestens hat im Laufe dieses Krieges, musste schon einmal fliehen. Ne? Also das heißt, es gibt mehrere Millionen Flüchtlinge innerhalb von Syrien, die bei Verwandten untergekommen sind, in Lagern sitzen, die es nicht ins Ausland geschafft haben, die auch vielleicht gar nicht das Geld haben, ins Ausland zu kommen. Das muss man sich auch eben einfach mal bewusst machen, was das in den Dimensionen heißt. Also wir haben insgesamt mit den im Ausland registrierten Flüchtlingen, also über die Hälfte der syrischen Bevölkerung, ist im Prinzip, hat in irgendeiner Form Flüchtlingsstatus zumindest zeitweise schon gehabt. dann gibt es immer diese großen Zahlen. Man muss sagen, der Libanon, das ist wirklich eine exzeptionelle Zahl. Das gibt es sonst, meines Wissens hat es auch geschichtlich so noch nicht gegeben. Also 1 Million syrische Flüchtlinge auf knapp 4,4 Millionen Libanesen, das ist jeder Vierte in diesem Land mit einer dann doch nur rudimentär funktionierenden Infrastruktur. Der libanesische Staat, naja, ist auch so ein Problem. Das können Sie sich vorstellen, also wenn praktisch über Nacht diese Zahlen sozusagen auf deutsche Verhältnisse hochgerechnet, ja, dann da kommt man natürlich ins Schwimmen, wenn Sie sich das mal vorstellen. Also da wären wir hier bei 20 Millionen Flüchtlingen, mal mindestens nicht. Und also das ist natürlich, aber das gibt es in der Welt sonst nicht mehr, dieses Verhältnis, also jeder vierte Staatsbürger ein Flüchtling über Nacht. Jordanien hat auch ungefähr jeder Zehnte ist ein geflüchteter Syrer. In der Türkei, die aktuellen Zahlen gehen eher auf 2,5 Millionen hin. Auch bei 80 Millionen Türken, also da kommen wir jetzt sozusagen schon langsam in unsere Region, das können Sie mit Deutschland dann vergleichen. Und das werden gerade mehr, die spezifischen Fluchtursachen. Das haben wir natürlich immer, direkte Kampfhandlung. Das ist ein Bild vom Jebel Turkman, das ist 2 Monate alt. Das war rund dieser Konflikt da, wo auch dieses russische Flugzeug von den Türken abgeschossen worden ist, bei Jebel Turkman, wie das heißt, da wohnt Turkmenen. Und da hat sich die Türkei immer als Schutzmacht verstanden. Die wurden also auch von den Türken militärisch ausgerüstet und trainiert und sind von den Russen dann eben entsprechend massiv angegangen worden. Und das war unter anderem auch ein Grund für den Abschuss dieses Flugzeuges. Und da sehen Sie hier also turkmenische Frauen, die tatsächlich im Rahmen dieser Kampfhandlung fliehen. Mittlerweile ist dieses Gebiet auch mehr oder minder gesäubert nach den russischen Bombenangriffen. Also die Leute sind alle geflohen. Wir haben eine planvolle Zerstörung der Infrastruktur. Ja, ethnische Säuberung hatte ich schon angesprochen. Es kommt aber dazu, diese Zerstörung der Infrastruktur, das ist das, was seit dem Oktober wirklich, das haben die Russen sehr planvoll gemacht. Also wir reden von Wasserwerken, wir reden von Großbäckereien, wir reden vor allen Dingen von Kliniken. Warum macht man das? Das macht man einfach deswegen, damit Leuten klargemacht wird, auch hinter der Front, für euch ist kein Bleiben hier. Es gibt keine Lebensgrundlage für euch, nicht? Also hier gibt es kein Brot mehr, hier gibt es kein Wasser mehr und eine Klinik gibt es auch nicht mehr. Das ist die direkte Aufforderung zu gehen. Es geht einfach darum, Lebensgrundlagen zu vernichten, damit die Leute gehen. Flüchtlinge werden gemacht, nicht werden tatsächlich planmäßig produziert. Ökonomischer Kollaps können Sie sich natürlich vorstellen. In diesen Gebieten funktioniert natürlich nichts mehr, weil diese Trennung durch die Luftangriffe aufgehoben worden ist zwischen direkter Front und sozusagen Hinterland. Es gibt kein Hinterland mehr. In dem Augenblick, und das ist auch diese Funktion dieser Terrorangriffe mit den sogenannten Fassbomben gewesen, hier unten drunter sehen Sie ein Bild zu einer Fassbombe, da ist dann die Geschichte dazu, ob sie nun stimmt, aber er küsst diese Bombe, weil sie auf sein Haus gefallen ist und nicht explodiert ist. Sie sehen aber hier die Konstruktion dieser Bomben. Damit hat das Assad-Regime 2 Jahre lang sozusagen sich über diesen Krieg gerettet. Das ist billig produziert, also das ist Schrott gefüllt mit Sprengstoff und Stahlteilen. Das hat keine Funktion militärische, damit können Sie gar nicht zielen. Es gibt ja immer diese Bilder, nicht? Es gibt ja sogar Aufnahmen von Hubschrauber, also aus den Inneren von solchen Hubschraubern, weil natürlich in modernen Zeiten auch Soldaten filmen sich permanent mit dem Handy gegenseitig. Also das sind mit Schrott gefüllte Behälter und Sprengstoff, die werden einfach aus dem Hubschrauber getreten und dann mal gucken, wo die landen. Es ist auch völlig egal, es geht darum, Terror zu verbreiten. Das ist der Sinn von Terrorbombardement. Wenn ich einfach nicht weiß, wann kommt der nächste Angriff und trifft es mich, trifft es den Nachbarn, trifft es 3 Häuser weiter, vermitteln Sie den Leuten auch einfach die Botschaft, geh besser. Du kannst nicht beschützt werden, du hast hier einfach keine Zukunft und keine Perspektive mehr. Was bei syrischen Flüchtlingen in Deutschland eine ganz große Rolle spielt, das ist so ein Punkt bei diesen Diskussionen, warum sind das immer so junge Männer, also das hat vielfältige Gründe, aber ein ganz wichtiger Grund ist tatsächlich die Einberufung, das heißt, die syrische Armee hat unter einem extremen Personalmangel gelitten. Auch ein weiterer Grund, warum die Einheiten, die da jetzt gerade kämpfen, also auch praktisch gar keine Syrer mehr beinhalten. Und man hatte angefangen dann zum Teil, also auch wirklich Minderjährige, bis zu 14-Jährige, auch Frauen übrigens, zur Armee einzuziehen. Und also ein ganz großer Teil, wenn sie sich mit jungen Syrern unterhalten, die sagen immer, ja, also ich habe dann den Einrufungsbefehl erhalten und dann war klar, ich musste gehen. Also das spielt gerade in dem syrischen Kontext bei jungen Männern also auch nochmal eine ganz große Rolle. Die wollten schlichtweg nicht. Und das ist ja auch ein Weg, sich also diesem Kriegswahnsinn zu entziehen. nur ein paar Schlaglichter. Das ist immer das Problem. Zahlen, Zahlen. Man muss Zahlen in Relation setzen zu irgendetwas. Aber es sind doch relativ beeindruckende, ja, Schlaglichter, die einfach mal versuchen, vielleicht kann man sich dann versuchen, so eine Situation zu verdeutlichen. Also wir haben in Jordanien natürlich 9 von 10 Syrern außerhalb der Camps unter der Armutsgrenze, das ist $95. Ja, also das heißt, wir haben natürlich in dieser Flüchtlingspopulation eine gigantische Verarmung. Und was heißt Verarmung? Verarmung heißt all das, was dann kommt. Prostitution, Missbrauch, Herabsenkung des Heiratsalters, 12-Jährige, die dann verheiratet werden, ja, damit sie halt irgendwie versorgt sind, was weiß ich, Beschützer haben. Prostitution, also gerade in Jordanien, ein ganz großes Problem war auch, ich kann mich erinnern, 1991, da waren es irakische Flüchtlinge nach dem Krieg, da waren die Straßen von Amman da auch von übersät, ja, und auch Jordanier sagten, ja, gigantisch, also der Sexmarkt, nicht? Also das sind alles Folgen, nicht? Also und jetzt reden wir von Schulbildung und sowas, reden wir ja noch gar nicht. Das ist der nächste Punkt, lieber noch, nicht? Wir haben 1 Million syrischer Flüchtlinge, 1/4 der Schulkinder besucht eine Schule, ja? Das heißt, wir haben hier natürlich einfach mittlerweile muss man fast schon sagen, Generationen von Syrern, die also in völliger Armut, Rechtlosigkeit, ohne Schulbildung aufwachsen. Das ist natürlich auch ein idealer Nährboden für welche auch immer Ideologien da in den nächsten Jahrzehnten kommen werden. Also wir haben ein Land, was kriegszerstört ist, und wir haben eine Flüchtlingsbevölkerung, die eben entsprechend von der Unterernährung bis hin zur mangelnden Schulbildung und weiteren Folgen wie auch sexuelle Ausbeutung oder auch Arbeitsausbeutung nicht. Das ist tatsächlich eine Katastrophe und eine Hypothek für die Zukunft. Türkei, weil das heißt, in Türkei geht es denen auch tatsächlich vergleichsweise gut, das stimmt, es sind 2,5 Millionen. Aber auch in der Türkei ist 1/3 der Urban Refugees unregistriert. Das heißt, es gibt einen ganz großen, eine Dunkelziffer von syrischen Flüchtlingen. Ja, weil die auch nicht alle in den Camps leben wollen, weil sie versuchen, in den Städten Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten, und also wenn sie durch Istanbul heutzutage gehen, also das ist wirklich, sie stolpern über syrische Flüchtlinge, die auf der Straße. Das ist natürlich dann gerade in so einer Stadt, wie die auch noch so ein Touristenschwerpunkt ist, nicht besonders bemerkenswert. Also es gibt tatsächlich da auch ein Straßenelend mittlerweile. Das ist vermutlich die Zukunft, das ist Zatari, das war mal zeitweise die, ich glaube, zweitgrößte jordanische Stadt, mittlerweile ist etwas gesunken, das ist ein Flüchtlingslager an der jordanischen, also in Jordanien an der syrischen Grenze. Da ist die aktuelle Zahl 80.000 Flüchtlinge, also das ist wieder etwas geschrumpft, das waren zeitweise mal 400.000. Solche Gebilde gab es auch immer wieder in der Geschichte des Libanon, in der Geschichte des Nahen Ostens. Im Libanon, nicht, also diese Palästinenserlager, aus denen dann irgendwann Stadtteile wurden, ganz besonders perfide in der historischen in Verbindung mit der Geschichte ist es dann also an so Orten wie Damaskus, da gibt es auch ein ganz bekanntes palästinensisches Flüchtlingslager, was dann irgendwann zum Stadtteil wurde und was mittlerweile wieder Kriegsgebiet ist. Also wo sie dann diese sozusagen Palästinenser, die da mal ursprünglich zum Teil seit 1948 im Lager lebten, dann irgendwann sich aus dem Lager dieses Stadtviertel von Damaskus entwickelt hat. Und mittlerweile ist das Ding wieder leer, weil nach mehreren Jahren Kämpfen und Aushungerung, da sind sehr viele Leute gestorben, zum Teil wurde das auch mal von ISIS kontrolliert. Ja, also das muss man sich natürlich auch nur mal vorstellen. Und das ist ein sehr schönes Sinnbild für das ganze Elend in dieser Region. Also das Flüchtlingslager, was zur Stadt wird, und danach dann wieder von den Bewohnern im Rahmen neuer Kämpfe geleert wird. Und worauf wir momentan hinarbeiten, und das muss man wirklich sagen, darauf wird hingearbeitet, das hängt auch jetzt mit der Geberkonferenz zusammen, das ist sozusagen die Zukunft, in der jetzt gerade alle ganz eifrig planen, gerade mit dieser europäischen Perspektive, um Gottes Willen, wir müssen ja die Flüchtlinge irgendwie aufhalten. Ja, aber so mit Russland und Assad und dem Iran, nee, zurückgehen werden die auch nicht, und man versucht jetzt, auch sehr mutwillig, also Perspektiven für diese Flüchtlinge in den Fluchtländern, in den angrenzenden Fluchtländern zu entwickeln. Also ein Teil dieses Geldbetrages soll jetzt dafür verwendet werden, für 500.000 syrische Flüchtlinge sogenannte Kleinverdienstmöglichkeiten zu schaffen. Ich kann Ihnen ganz genau erklären, wozu das führen wird. Die werden das sehr gerne wahrnehmen, und sobald sie das Geld zusammen haben, werden sie sich auf den Weg nach Europa machen. Das ist kein Geheimnis, so ist das. Oder wenn Sie sich an die Geschichte erinnern, das ging mal so geisterte vor 2-3 Wochen durch die Presse, deutsche Waffen irgendwie auf dem Waffenmarkt, nicht, also von den G3-Gewehren, die man den kurdischen, den irakisch-kurdischen Peschmerga geliefert hat, sind einige auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Warum? Das ist sozusagen, da hat sich auch der ein oder andere Peschmerga seine Eintrittskarte nach Europa mitgekauft. Die haben seit letzten September kein Gehalt mehr bekommen. Ja, durch den sinkenden Ölpreis, den Konflikt mit der Zentralregierung. Also wir haben auch rund um Syrien kollabierende staatliche und Wirtschaftssysteme. Ja, also das kommt noch dazu potenzierend. Und die Vorstellung, man könne also Leute sagen, ihr habt keine Zukunft, ihr habt keine Hoffnung, wir haben euch jetzt auch mehr oder minder alleine gelassen, aber bitte, tut uns einen Gefallen, kommt nicht nach Europa. Es spricht relativ wenig dafür, dass das funktionieren wird. Die Hilfe stockt. Das sind jetzt nicht mehr die ganz aktuellen Zahlen, das sind die vom Oktober. Ich habe gestern nochmal schnell nachgeguckt, also mittlerweile sind 61% abgedeckt. Nicht, das ist immer dieses UN-Problem, also man hat einen Bedarf, dann versprechen Länder, ja, wir überweisen was. Und dann ist immer die Frage, was überweisen sie wann wirklich? Und das war im Oktober für das Flüchtlingsbudget, da geht es um die Hauptflüchtlingsländer in der Region, waren das praktisch erst 45% finanziert. Also jetzt sind 61% waren es gestern für 2015. Ja. Das war auch ein Grund, weswegen das im letzten Sommer so eskaliert ist, weil die UN zum Teil einfach die Lebensmittelration entweder drastisch gekürzt hat in Jordanien oder auch die subventionierten Lebensmittel in Libanon zum Teil, also die Verteilung einstellen musste. Das ist aber so ein Problem, was periodisch mal aufgetaucht ist. Ich habe diese Meldung hier mal rausgesucht, das ist noch schon der 1. Dezember 2014, nicht? Wo das Welternährungsprogramm gesagt hat, wenn wir jetzt nicht irgendwie ganz schnell ein paar Überweisungen kriegen, dann können wir das irgendwie einstellen. Damals Kuwait, hat dann ganz schnell überwiesen. Also das ist immer so die Frage, ne? Wer überweist tatsächlich Geld? Dann gibt es hier diese schöne Liste aus der Welt, ist 2 Wochen alt, da haben die mal geguckt, also was müssten eigentlich die Länder geben, was geben sie tatsächlich? Da muss man sagen, steht Deutschland mittlerweile relativ gut da mit 150%. Also Deutschland hat tatsächlich de facto gezahlt und eigentlich mehr gezahlt, als es von seiner Größe und Bevölkerung und Wirtschaftskraft hätte zahlen müssen. Das ist recht interessant, wenn man sich anguckt, wer da also sozusagen oben steht. Und wer da übrigens ganz unten steht, ganz unten ist Russland, die natürlich, also die investieren in einer anderen Form in Syrien, ja, die haben natürlich keine Lust jetzt irgendwie Flüchtlingslager, weil das können ja die Europäer machen. Man bombardiert die Flüchtlingslager herbei und das ist sozusagen die Arbeitsteilung, die internationale, und die Europäer versuchen dann, also in dem verzweifelten Versuchen, die Leute aufzuhalten, tun sich dann hervor, wir zahlen ja auch. Das führt dann zu solchen, man muss wirklich sagen, bizarren Situationen, also das, als ich diese Meldung gelesen habe vorgestern, dachte ich mir, das gibt's eigentlich nicht. Also fällt das denn gar niemand mehr auf? Also wo sich ja ganz aktuell aufgrund der Offensive gegen Aleppo mehrere 10.000 Syrer, so genau weiß keiner, wie viele es sind, es sind mehrere 10.000 vor der türkischen Grenze versammelt, vor diesem letzten Grenzübergang, der da noch zugänglich ist. Die Türken haben momentan gesagt, sie lassen nur Schwerverletzte durch. Sie haben das dicht gemacht und dann hat tatsächlich die EU die Schubse zu sagen, liebe Türken, ihr müsst doch jetzt um Gottes Willen diese Flüchtlinge durchlassen. Ja, aber bitte nicht zu uns. Ja, also das ist natürlich, also da merkt man dann schon, dass das ist tatsächlich ein irrelaufendes System. Ja, wohin sollen die denn? Nicht, also da geht im Grunde genommen gar nichts mehr. Aber auch dieses Problem werden wir heute Abend nicht lösen. Aber das ist sicherlich jetzt einer der Konfliktpunkte in den nächsten Wochen und Monaten, weil diese Flüchtlingsströme werden jetzt weiter anwachsen und das ist jetzt eine, da kann man, glaube ich, Mauern bauen. Also mir sagten jetzt Iraker sehr schön, sagten, ja, wir sind auch in den 80ern, also als wir vor Saddam Hussein flüchten mussten, das ist ja auch so, man hatte auch ein gewisses sozusagen historischen Erfahrungsschatz, also wir sind auch ohne Pass nach Europa gekommen, das schaffen wir auch wieder, nicht? Also, weil wie gesagt, die Kurden machen sich auch langsam alle auf den Weg, die haben auch die Schnauze voll. Also die als Gastgeschenk für Merkel, es gab ja diesen ominösen Merkel-Besuch in der Türkei, also wo man nochmal schnell gesagt hat, ja, also auch Merkel hat aber, muss man ja auch sagen, gesagt, nein, das ist ganz schlimm mit den russischen Bombardierungen. Ja. Wir haben es also dann mal gesagt und dann können wir es auch wieder vergessen. Als Gastgeschenk hat die Türkei die Visumspflicht für Iraker eingeführt. Also Iraker, und das war vor allen Dingen interessant für irakische Kurden, konnten direkt über die Grenze fahren, aber da gab es auch einen relativ engen wirtschaftlichen Austausch. Ist auch mal wichtig gewesen, also für die Psychologie dieser Leute, wir kommen sozusagen im Prinzip raus. Ja, es gibt hier eine Art von offener Grenze. Und das ist seit Anfang letzter Woche nicht mehr so. Das hat nicht zur Hebung der Stimmung dort beigetragen. Und das ist ganz klar, also für den Irak, also zumindest für den Nordirak, also alle Meldungen, die ich bekomme und Leute, mit denen ich spreche, also sagen, also hier packen ganz viele Leute gerade die Koffer. Also das heißt, wir haben es im Rahmen dieser sich destabilisierenden Region ist auch bald nicht nur mit Syrern zu tun. Wir werden es zunehmend auch wieder mit Irakern zu tun haben, weil natürlich der Irrglaube, man könne also einer Konfliktpartei jetzt sozusagen das Zepter sagen, bitte, da macht das. Ihr wolltet immer, das ist im Prinzip die amerikanische Haltung. Es gibt auch Gründe, das sozusagen zu erklären. Da könnte man jetzt also könnte man global anfangen. Es ist halt sicherlich im Grunde genommen mit der Abwendung Amerikas vom Nahen Osten zu tun. Das ist auch taktisch, strategisch, das ist strategisch nicht mehr so wichtig. Also das ist auch tatsächlich ein historischer Zug. Das wird sich auch nicht wieder völlig umkehren, auch selbst in der neuen Administration nicht. Aber eine Folge davon ist eben, es gibt keine Ordnungsmacht mehr. Es gibt niemanden mehr, der da übergeordnet interveniert. Und die Vorstellung, man könnte jetzt also das den Regionalmächten überlassen. Und also gerade am Iran, und der sorgt dann für Ruhe. Also ich halte das für, um es vorsichtig zu sagen, hochgepokert. Ich glaube da nicht dran, ja. Aber das ist eben das Potenzial dieses Konfliktes in der nächsten Zukunft. Dieser Konflikt wird uns vermutlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Diese ganze Region wird sich noch weiter destabilisieren. Hier hatte ich nochmal ein Beispiel rausgesucht. Das ist natürlich nicht mehr aktuell. Das war vom November. Da ging es um die Krankenhäuser. Also diese ersten Meldungen kamen nicht, also wie systematisch das eigentlich passiert mit den Luftangriffen, die tatsächlich versucht haben, also diese ganz spezifischen Punkte, die für die Bevölkerung wichtig für ihr Überleben sind. Also ich sagte schon, das markanteste Beispiel waren dann auch ein paar Großbäckereien. Aber hier gab es eben eine Untersuchung von diesen Hospitälern, die da, also dürften mittlerweile kaum noch eins funktionieren. Man hat die gezielt angegriffen, übrigens auch die Schulen. Schulen waren seit Beginn des Luftkrieges, des Regimes gegen die Bevölkerung seit 2012 immer ein beliebtes Ziel. Also es gibt ganz viele Videos von getroffenen Schulhöfen, das sind sehr hässliche Filme, die interessieren aber sowieso niemanden. Also auch das ist sozusagen Kriegsziel für die Kriegsparteien, Schulen. Was das faktisch heißt, das versucht hier diese Grafik, die ist recht aktuell, vom Januar nochmal zu dokumentieren, von DSO24, das ist so eine recht interessante Mediengruppe, die vor allen Dingen mal angefangen haben, über das Leben unter ISIS, ein Teil von der so wird vom Kalifat kontrolliert, zu berichten. Und die das hier auch mal aufgeschlüsselt haben, nicht? Also im Januar, also ein Großteil dieser Opfer, der überwältigende Großteil, sind mittlerweile ist durch russische Luftangriffe zustande gekommen. Und sämtliche anderen Zahlen, die sind immer ein bisschen schwierig, deuten aber sozusagen diese ähnliche Größenverhältnisse an. Ja, hier ein Bild von der aktuellen Situation an der türkischen Grenze in Syrien. Das ist das, was bleibt, nicht? Was ich eben schon sagte. Irgendwann aus den Zeltstädten werden dann kleine Städte und irgendwann haben sie ihre eigene Geschichte und wenn es dann ganz düster kommt, werden sie irgendwann wieder zum Kriegsgebiet. Aber deswegen bitte fragen Sie mich auch gleich nicht, ob ich eine Idee hätte, wenn man diesen Konflikt lösen könnte. Nein, habe ich nicht, sage ich jetzt gleich, ja. Es gibt einige Punkte, wo man einhaken kann, wo man sagen könnte, ja, da hätte man was machen müssen, aber das sind verpasste Gelegenheiten. Jedenfalls, dieses Bild wird symptomatisch bleiben, auch für unsere Wahrnehmung des Konfliktes noch über die nächsten Monate und vermutlich Jahre hinaus. An dieser Stelle bedanke ich mich. Ich hoffe, ich war nicht wieder viel zu lange und wir könnten dann zu einer kleinen Fragerunde kommen.